schweigen, doch fern erwacht der erste Schein. Die Öfen glühen, die Feuer steigen, ein Duft von Brot und warmem Wein. Die Händler richten ihre Stände aus Brettern, Stoff und altem Holz. Ein Murmeln geht durchs Morgengrauen von Arbeit, Hoffnung, Mut und Stolz. Wir Jungen jagen durch die Straßen, wild vor Freude fürs Leben bereit. Die alten Wälle längst versunken, der Trotz vergangen in der Zeit. Die Karnabel nun eine Stadt, sie wächst, sie gedeiht. Geboren aus Rom im Jetzt bereit. In den Gassen von Novaesium, wo die Feuer lodern und die Hämmerfunken schlagen. In den Gassen von Novaesium, wo Soldaten leben und die Kinder ihre Zukunft tragen. Hier ruft mein Herz, hier schwört mein Blut. Ich kehr stets nach Haus in die Gassen von Novaesium. Hey. Hey. Wir rennen weiter, bis die Hitze der Schmiede uns den Atem nimmt. Dort schmilzt Metall zu roten Strömen, wo Funken stieben, Eisen glimmt. Die Töpfer drehen ihre Kreise, der Lehm folgt ihrer starken Hand. Und hinterm Haus in tiefen Gruben entzündet Feuer neues Land. Schon früh ertönen laute Stimmen, ein Legionär bestellt sein Bier. Mein Vater kommt erst nach den Wachen, doch seine Freunde seh ich hier. Schlagen in den Gassen von Novaesium, wo Soldaten leben und die Kinder ihre Zukunft tragen. Hier ruft mein Herz, hier schwört mein Blut. Ich kehr stets nach Haus in die Gassen von Novaesium. Hey. Hey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wir spielen Verstecken uns bei Stein und Tor. Die Männer streiten wie die Götter, ihr Zorn hallt weit durchs Badenpor. Am Markt mischt sich der Duft von Ölen mit Fischgewürzen, Ziegeleim. Und hinterm Heiligtum die Frauen, ihr Lachen hell im Sonnenschein. Am Abend ruft die große Bühne, ihr Fackelscheine zittert sacht. Ein Mimus fällt, die Helden toben und wir verstummen vor der Pracht. Im Rund erklingt der Ruf der Klingen des Gladiators stolzer Schwur. Wir halten den Atem wie gebannt, als wären wir im Sand der Spur. In die Gassen von Novaesium, wo die Feuer lodern und die Hämmerfunken schlagen. In den Gassen von Novaesium, wo Soldaten leben und die Kinder ihre Zukunft. Häuser meiden wir, zu fremd ihr flüstern, warm und schwer. Doch nachts, wenn tausend Lichter brennen, ist jede Gasse Gold und Meer. Und manchmal heb ich still die Ohren, dann ruft die Legion tief und fern. Die Mauern zittern, Hörner dröhnen, als stünd ein Heer der Sterne gern. Doch wir, die Kinder dieser Straßen, wir wachsen stark ein stolzes Rom. Ein Volk geboren zwischen Werkstatt und heiligem geweihtem Dom. In den Gassen von Novaesium, wo die Feuer brennen und die alten Mauern tragen. In den Gassen von Novaesium, wo die Herzen pochen und die Mutigen die Fackel schlagen. Hier ruft mein Herz, hier schwört mein Blut, ich steh für euch auf. Denn mein Geist kehrt heim, heim in die Gassen von.